Wenn ich sag, ich komm voran, meine ich keine 100 Meter, mein keine 400 im Kreis oder ne Reise nach Fehmarn. Ich mein das, was ich schreib mit der Feder, ich steck alles rein, bau mir was auf, ein Kleinunternehmer. War am Start, hab trainiert und mach es klar, hab als Trabi angefangen, halt Rap, ich fast schon wie Muscle Car. Fahr meinen eigenen Style, bin in Gedanken auf Reisen, komm, steig ein, ist auf dem Platz frei. Ja, ich zu schreiben auf Nachtschicht und Schritttempo fahren, heißt so knapp 180. Meine Kraft ist der Motor in mir, der Koma 76 läuft nur mit Dope und viel Bier. Alles läuft wie geschmiert, brauch die Beats jeden Tag. Deine Frist läuft grad ab wie so ein Leasingvertrag. Atme ein und ich denke mir grad, warum seid ihr so lame, ich scheiß auf den Tempomat. Das hier schreiben, das ist rappen und vorankommen, sich ein Ziel setzen und dort auch ankommen. Das hier schreiben, das ist rappen und vorankommen, sich ein Ziel setzen und dort auch ankommen. Ich will nur schreiben, ich will abhängen, denn ich fänd es Hammer. Würde ich weiter, komm ich nicht drehen wie im Wendehammer. Ich steck alles rein und pack es an, nein, ich brauch kein Paddelboot zu fahren, im gleichen Katamaran. Lass mich gleiten, der Wind treibt mich voran, ich hab die Zeit reingesteckt und bring die Zeilen hier an Mann. Ich bleib dran, was ganz leicht von der Hand geht. Ich bin heute entspannt, weil ich mittlerweile Land seh. Was ich geschafft hab, ist fast schon unfassbar. Nur dicke Fische, was zeigt, dass ich es gerafft hab. Alles ist machbar, ich dreh dir den Saft ab. Hab jeden Tag gelernt, rappen ist easy und kein Kraftakt. Es kommt so wie es kommt, ich hab halt Bock auf Hip-Hop. Ich drehe stundenlang die Runden, brauch keinen Stopp in der Box. Tanke Mock, schreibe Zeilen und werd mich weiter pushen. Weiter mit breitem Korb, wie scheiß auf breite pushen. Das hier schreiben, lass es rappen und vorankommen. Sich ein Ziel setzen und dort auch ankommen. Das hier schreiben, lass es rappen und vorankommen. Sich ein Ziel setzen und dort auch ankommen.